weil Linksfaschisten Berlin regieren. Mit Plagiaten promovieren. Für Enteignung aufmarschieren. Wirst du bald deine Wohnung verlieren? Zecke, verrecke, damit wir links sein können. Zecke, verrecke, damit wir deutsch sein können. Zecke muss sterben, damit wir links sein können. Zecke muss sterben, damit wir deutsch sein können. Wenn Erzfuge so das Land regiert, wird Völkermord stets ignoriert. Die Ethik der Stasi wird kopiert und zu dritt für Washington marschiert. Zecke, verrecke, damit wir links sein können. Zecke, verrecke, damit wir deutsch sein können. Zecke muss sterben, damit wir links sein können. Zecke muss sterben, damit wir deutsch sein können. Erzwog, ein Haufen voller Antidemokraten. Da wird die Menschenwürde verraten. Zum Yankee mutiert ist jedes Stasi-Schwein. Doch unser Volk will Deutschland sein. Zecke, verrecke, damit wir links sein können. Zecke, verrecke, damit wir deutsch sein können. Zecke muss sterben, damit wir links sein können. Zecke muss sterben, damit wir deutsch sein können.